Tritt die Volume auf Anschlag. Ich bin wieder da. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Jung, feucht und geil, Teil 1 bis 45. Oder guck ich dicke, fette Omas kommen heftig. Meine Pornosammlung ist die größte der Welt. Hab sie alle bei One Super Duper Shop bestellt. Glitzer, Bastel, Folie, ein verbeulter Ball. Von One kriegst du alles, ich kauf jedes Mal. Fresh die Plüschpuppen im Sonderangebot. Kauf sie jetzt oder ich fick dich tot. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Allen die Fragen, wo bist du gewesen? Kann ich nur sagen, halt deine Friesen. Ich war Entenfüttern im Park. Bevor ich dich gesehen hab, hatte ich einen schönen Tag. Ich pass mich keinem Trend an, ich unterhalte mich nicht mit Pennern. Mein Business war zu tight, ich hab einfach keine Zeit. Obwohl ich so viel Cash verdiene, wär ich nicht ohne Harry, Ron und Hermine. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Ich hab mich an Glanz verloren, ich bin wie auserkoren. Ich bin wie Gott, nur cooler. Ich bin wieder Weihnachtsmann, nur schwuler. Die Kiddies freuen sich, mich zu sehen. Ich werd sie mit zu mir nehmen und wir drehen im Pornokeller Blockbuster. Floris Mutter ruft an, sie will auch was vom Zaster. Aber ich lass mich nicht bescheißen. Ich werd sie mit meinem Gebiss voll zerbeißen. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst BMW und ich fahr Rollator. Ich bumse zum Beach mit Hörgerät im Ohr. Mein Schwanz ist so big, ich brauch keinen Vibrator. Ich hab so nen dicken Cock, doch auf Bitches hab ich keinen Bock. Mein Phoenix ist schon lang abgebrannt. Vielleicht ist mein Schicksal schon verdammt. Doch ich bin der Zukunft zugewandt. Und ich hab immer noch ein Mic in der Hand. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Alle haben's gecheckt, jetzt deine Oma dance zum Track. Ich bin zurückgekommen wie Terminator. Du fährst